Worte nur geschwätzt. Du bist nun im Rampenlicht. Die Bühne für dich vorbereitet. Menschengesichter erstarren. Nichts gefährden. Stimmverfremdung. Kurze Atempause. Es ist für mich. Kurze Atempause. Der sanfte Wahnsinn, der sanfte Wahnsinn.